WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt Sie Dominik Josic. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Die ganze Woche über beschäftigen wir uns hier im Hörspiel schon mit der Frage, was die ältere Generation der Jüngeren hinterlässt. Was wird innerhalb der Familie übernommen von den Eltern? Was bleibt dabei auf der Strecke? Im folgenden Stück von Martin Becker geht es um die Erinnerungen, die plötzlich wieder wach werden. Der Sohn hat nur noch genau 55 Minuten Zeit, bis sein Elternhaus abgerissen wird, also das Haus, in dem er aufgewachsen ist. Dann kommt das Räumkommando, heißt es, und alles wird vernichtet. Das ist die Ansage, mit der er jetzt leben muss. Das Problem ist, er weiß nicht mal, wo die Eltern abgeblieben sind. Und gleichzeitig macht sich sofort eine gewisse Angst breit. Die Angst, wichtige Gegenstände und die damit verbundenen Erinnerungen zu vergessen. Denn bald könnte alles weg sein. Die Schenke am Bahnhof hat Ruhetag. Der letzte Bus schon fort. Ich gehe zu Fuß, vor mir die Ferne der Berge. Von den Schrebergärten her der Geruch nach Gegrillten. Dabei ist doch schon Herbst. Wo kommst du denn her? Wo willst du hin? Was machst du hier, Junge? Altes Kinderzimmer, Tapete, Weltraumszenen, Sterne. Ich komme in unsere Straße. Die Gardinen sind so vergilbt wie eh und je. Die eine Hälfte der Gartenzäune, die früher schief waren, ist gerichtet. Die andere Hälfte, die früher gerade war, steht jetzt schief. Überall die Wespennester von gestern. 20 Uhr. Totenstille vor der Tür. Totenstille nebenan. Die Rabatten leuchten im Mondlicht im Garten wie gehabt. Ein höhenverstellbares Bett, ein abwaschbarer Matratzenbezug, eine Tube Salbe, ein paar Gummihandschuhe. 21 Uhr. Die Katzen ramentern wie verrückt, ihre Augen blitzen in der Dunkelheit. Schauen dich zwei Katzen gleichzeitig an, stirbt einer in der Nacht, sagt die alte Losung. Wieder Totenstille, was sonst? Ich stehe vor dem Haus, es hat Risse bekommen. Am Dachfirst die Vogelnester von gestern. Hier ist nicht mein Platz. 22 Uhr. Der Junge ist zurück. Nistelt nervös an der Haustür. Zuckt zusammen wie ein Derwisch beim Geräusch der streunenden Katzen. Eine Flasche Magentropfen, eine Packung Schuhlederpflege, ein eingeschweißtes Notizbuch, ein kleiner Wecker, eine Decke mit Bändern zur Fixierung der Hände. Hier ist nicht mein Platz. Er versucht, die Tür aufzuschließen. Gelingt ihm nicht. Setzt sich auf die Fußmatte, stützt den Kopf auf die Hände, springt auf, versucht es erneut. Hier ist nicht mein Platz. 22.05 Uhr. Der Junge betritt das Haus seiner Eltern. Ein loses Blatt in einem Rahmen, provisorisch an die Wand genagelt. Aufschrift: Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Bevor alles weg ist. Von Martin Becker. Komposition: Hamann. Regie: Thomas Wolferts. 1. Noch knapp eine Stunde. Nicht so schnell, Mann. Meine Beine. Ich mache mich noch kaputt. Vorwärts. Noch einen Schritt und noch einen. Pass auf die Schwelle auf. So. Halte dich am Waschbecken fest. Die linke hier, die rechte da. Jetzt wasch dich. Regnet da oben ja schon wieder. Wollten wir nicht in die Stadt? Der Plaza ist ausverkauft. Wasch dich. Und dann geh einfach los. Ich halte dich schon. Mein Gott, ist das ein Wind. Ich merke die Beine nicht mehr. Wo gehen wir denn überhaupt hin? Und wenn die Ebbe vorbei ist? Wenn das Wasser kommt? Geh weiter, komm, nimm meine Hand. Hätten wir nicht erst die Brocken in die Bude bringen sollen? So ein Dach über dem Kopf ist doch besser. Du bist doch verrückt! Zurückkommen, das tut nicht gut. Zu gucken, wie alles vor die Hunde geht. Die Angelruten und die Stickrahmen von früher in die Hand zu nehmen. Auflösen tun viel, aber keine macht es komplett. So, total. Ich mache alles leer. Ich mache alles selbst. Alles. Sie kommen zu mir und sagen, ich will mein Haus verkaufen. Und dann lege ich los. Hab gute Trödler an der Hand und Maler und Klempner. Häuser, Wohnungen, Hütten, ich räume sie. Bis alles weg ist. Ich renoviere sie, ich verkaufe sie und um Strich ist jeder zufrieden. Irgendwann verließ ich mit zwei Koffern und einem zu großen Wollmantel über dem Arm das Haus meiner Kindheit. Die Hunde in der Nachbarschaft schlugen an. Es regnete. Die Tür fiel hinter mir ins Schloss. Ich schaute nicht zurück. Ich ging den langen Weg zum Bahnhof. Der Linienbus fuhr an mir vorbei. Niemand rief nach mir. Sehr geehrter Herr Beckmann, Sie haben mich mit der Auflösung und dem Verkauf Ihres Hauses beauftragt. Auf einer Gesamtfläche von 130 Quadratmetern fand ich insgesamt 5 Wohnräume vor, dazu 2 Bäder, eine Gästetoilette, eine Küche, einen Lagerraum, einen Keller. Irgendwann rief mein Vater an, ich ging nicht ran. Du musst kommen. Mama geht es immer schlechter. Ich fuhr nicht, ich konnte nicht. Ich wollte den Wellensittichen nicht begegnen. Das ist schon Jahre her. Wo habe ich die Seite denn nur? Hier. Schon ganz vergilbt. 7 Uhr früh, der Notarzt parkt quer. Es ist bei Beckmann. Sie tragen sie raus, Augen hat sie zu. Nachtrag einen Tag später. Die Beckmann hat sie am Kopf, der ist das halbe Gehirn ausgelaufen, sagt Frau Hanna, die putzt in der Klinik. So richtig fester Schlag, Hirnschlag. Die liegt seit Tagen im Koma. Weiß keiner, was dabei rauskommt. Blumen schicken, 2 Blumen und ein bisschen Grün. Ich meine, wenn man unbedingt nach einem Anfang sucht, da ist er. Da fing das an. Mit dem Kaputtgehen nebenan. Irgendwann war es nicht mehr zu stoppen. Da vergaß auch mein Vater zum ersten Mal. Es war die Geheimzahl seiner Sparkassenkarte. Er fing an, nur noch am Schalter Geld abzuheben. Einmal vergaß er, sich zu rasieren. Einmal vergaß er das Fleisch auf dem Herd. Einmal vergaß er, ins Bett zu gehen. Er saß die ganze Nacht vor dem Fernseher und schaute, bis zum nächsten Morgen, bis zur 10. Wiederholung der Lottozahlen. Und die Sache mit den Wellensittichen. Junge, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Da unsere Besichtigung auf ausdrücklichen Wunsch in Ihrer Abwesenheit stattfand, bitte ich Sie mit gesonderter Unterschrift um Bestätigung der Rechtmäßigkeit. Irgendwann schickten Sie mir noch einen Brief. Die unsichere Schrift meines Vaters. Komm her, wir verlieren uns. Als Termin zur Übergabe schlage ich Ihnen den 2. November 9 Uhr morgens vor. Irgendwann verschwanden Sie für immer. Weg, für immer. Niemals wieder gesehen, nirgendwo. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich kann nicht mehr darin wohnen. Ich kann es nicht mehr betreten. Ich kann da nicht mal mehr schlafen. Ein Reihenhaus in der Superlage? Kriegen wir sofort los. Sagen Sie mir einen Tag. Plötzlich war das im Hals. So Angst, so Zeug. Sag mal, Bräunig, du bist doch mindestens jetzt... 100. Genau 100. Nicht Monate, Jahre. Was soll ich machen? Die Rentenkasse ärgert sich schwarz. Hab mir schon 2-mal vom Christkind gewünscht, dass ich langsam aufhören darf. Was soll man machen? Arbeitest hier? Ja, zum 95. haben sie mir die alte Hütte gegeben. Wohnrecht auf Lebenszeit. Weil ich es doch mit den Zügen immer so hatte. Haben sie sich auch anders vorgestellt, das glaub mal. Ja. Ehrenbahnwärter. Das Haus ist mir Ehre genug. Und du, was ist mit dir? Du hängst da wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ein Kissen mit Inselparadies. Ein Kissen mit Hasen und Eisbären. Ein Kissen mit blauem Drachen. Ein Kissen mit rotem Drachen. An der Wand Stadtpanorama Paris, ein Kalender von mundmalenden Kindern. Musst du doch schauen, was noch da ist, solange es noch ist, wie es ist. Ein Leuchtturm aus Porzellan, eine Rose, rot, eingepackt, Marzipan, abgelaufen 1989. Hab sie die letzten Jahre kaum noch gesehen. Dein Alter war mal bei mir und fragte nach Maschendraht. Hab keinen mehr, sagte ich. Blöd, sagte er, hab nur noch Reste. Aber taugt eh nur für Karnickelstelle, sagte ich. Willst du jetzt auch Karnickel? Nein, sagte er. Nein, schon gut. Und sonst habe ich ihn kaum gesehen. Deine Alte noch weniger, seit sie ihre Beingeschichte hat. Nur mir gönnt keiner eine Geschichte. Scheißangst hin oder her. Eine große Dose, darauf das Bild einer Porzellanpuppe im Matrosenanzug. Ein Stoffschaf. Ich habe zum ersten Mal wieder in meinem Kinderzimmer geschlafen. Es ist enger geworden. Die Wände haben sich in meiner Abwesenheit nach und nach aufeinander zubewegt. 8:05 Uhr. Er zieht die Rollläden in der Küche hoch und schaut auf die Straße. Ich trete in den Vorgarten, um die Rabatten zu gießen. Das Klappern der Heizungen in der Nacht, als würde ein Harlekin in den Rohren toben. Die Stille von der Straße her. Nach 2 Stunden bin ich wieder aufgestanden und ans Fenster getreten. Die Ferne der Wälder. Nichts. Ich leuchtete mit der Taschenlampe in den Vorgarten. Niemand. Schaute mich um. Gewachsen ist er nicht mehr. Sieht mich nicht. Nur ich ihn. In seinem Gesicht ist Sorge. Ein furchiger Acker. Als er mich entdeckt, wendet er sich ab. Der ängstliche Jung. Als ich aufwachte, lag ich auf der stoffbezogenen Holzbank in der Küche. Im Schlaf war ich die Treppe heruntergestiegen und hatte mich hier hingelegt. Ich erinnere mich nur an das Ende meines Traums. Meine Mutter steht vor mir und sagt: Was du in der ersten Nacht in einem neuen Bett träumst, das wird dir folgen bis zum Schluss. Dann steht sie im Flur, sieht sich um, dreht sich zur Haustür und... Hast immer schon Schiss gehabt, vor allem. Hast doch sogar auf der Bank bei deinen Alten in der Küche geschlafen, im Zigarettenqualm. Mit Schiss wirst du geboren, den wirst du nicht mehr los. Guck, da kommt der 27er aus Minsk, der bringt die Drahtrollen fürs Autowerk da. Eine Schrankwand. Zwei Porzellanigel, ein kleiner, ein großer, der in einer Schubkarre einen kleinen Igel fährt. Alle lachen. Und deine Mutter hat sich immer zu dir ins Bett gelegt. Sie musste. Und wenn sie aufgestanden ist, nach 5 Minuten hat sie dir eine Puppe hingelegt mit Haaren, damit du da reinpacken kannst. Daher kommt deine Scheißangst, Junge, wenn du mich fragst. Ein Steckspiel, eine Glasente, eine Vase mit Tiermotiven, ein Jackenhaken mit Enten, eine Kerze mit Weihnachtsbaum, eine Kerze mit weinendem Clown, eine Puppe in Trachtenmode. Kein Rest wert. Ich habe ein Auge auf die Nachbarschaft. Darüber führe ich Buch. Da hat man was in der Hand. Was die Beckmanns angeht, die sind vor 30 Jahren hergezogen. Er war Wachmann, sie war Wäscherin. Dann kam der Sohn. Der studiert irgendwo im Norden, aber das ist doch nicht so wichtig, oder? Der letzte Wellensittich ist auch schon hinüber. Posti, der gelbe Posti. Überhaupt, die Wellensittich-Sache, die war ein starkes Stück. Und hinterher wissen sie alle Bescheid. Das war alles absehbar, haben sie gesagt. War gehörig neben der Kappe, haben sie gesagt. Alles Blödsinn, meine ich. Sowas sieht man doch nicht kommen. Meine Protokolle? Die sind privat. Reine Privatsache. Ja, wie Sie sehen, hat man schon von hier aus einen unverbauten Blick. Oberhalb sind die Schrebergärten, die allerdings selbst im Hochsommer sehr still sind. Die Fassade, alles frisch gemacht. Das gilt auch fürs Dach. Nur einziehen müssen Sie selber. Ich steige aus dem Zug. 6:30. Seit Jahren 6:30. Der letzte Bus schon fort. Die Schenke hat Ruhetag. Ich gehe zu Fuß. Ich komme in die alte Straße. Die Gartenzäune sind gerichtet. Dann stehe ich vor dem Haus, vor unserem Haus. Tu die Quanten hoch. Hier. Jetzt tu sie rein. Dein Fußband. Mann, ist das heiß. Kannst du nicht aufpassen? Hör auf zu meckern. Du meckerst seit 40 Jahren. Zu heiß, zu kalt. Irgendwann ist keiner mehr da, über den du meckern kannst, du alte Nuss. Wo fahren wir noch mal hin? Zur Nordsee. Zur See, da brauchen wir doch noch das Badezeug, die Latschen, die Handtücher. Was trägst du denn jetzt überhaupt? Den Schuhschrank. Mach mal auf den Tierkanal, da kommt was über Papageien. Wie sollen wir das denn alles mitnehmen? Wird doch viel zu schwer, uns verreckt doch die Karre. Bei Ascheberg geht nichts mehr. Pass mal auf. Ach, das Wasser. Jetzt ist schon zu kühl. Tu die Quanten hoch. Das letzte Mal kam ich nach Hause, da stand mein Essen noch in der Mikrowelle, seit Monaten. Und keiner wollte es gewesen sein. Musste sie mir immer vorstellen, wie sie da sitzen und auf das Ende vom Tag warten. Und am nächsten Tag warten sie auf das Ende vom nächsten Tag. Und in ihrer letzten Stunde gucken sie den beschissenen Tierkanal und lernen, dass die Makaken samstags keine Bananen essen dürfen. Naja, die grünen Fliesen, die muss man mögen. Die liegen schon seit 30 Jahren da. Mit Kindern natürlich ideal. Ich klingelte. Meine Mutter kam auf ihren Krücken langsam zur Tür, öffnete und fiel mir um den Hals. Der alte Flur. Ihre Tränen auf meiner Schulter. Hast du nicht was zu tun so langsam? Ich komme schon klar, wirklich. Jetzt haben wir uns mindestens 10 Jahre nicht gesehen und du schickst mich weg. Ist das denn die feine Art einem Rentner gegenüber? Deine Karnickel, brauchen die nicht ihr Grünzeug? Dich hier sitzen lassen und darauf warten, dass du vor den nächsten Siegen hüpfst? Bestimmt nicht. Das hatte ich schon mal. Mehr als einmal. Junge, nimm den nächsten Haken und fahr nach Hause. Was willst du denn noch hier? Ich muss hier sein. Ich muss. Was für ein Mist. Meinst du, davon wird es besser? Ich habe in meinem Leben 4 Frauen verloren und schlimmer noch 10 Hunde. Von den Karnickeln ganz zu schweigen. Und meine Alten, die haben sich verpisst, bevor ich sie gesehen habe. Und vergeht mir die Lacherei. Hau ab, Junge. Was willst du noch hier? Glaubst du, die kommen wieder? Stell dir vor, das wären deine Alten. Das wäre dein Haus. Also die Reste davon. Gleich kommt der 12er aus Malmö. Der bringt die Autos von der Fähre. Der erste Steinschlag. Aber wie? Dann der erste Riss im Glas. Aber wann? Das erste Bersten. Das kleine Loch in der Scheibe. Wann hat das angefangen? Wie aufgehört? Wart schon den ganzen Tag am Fenster, man ist ja doch allein. Man hat ja doch immer Angst, ob alles so gut geht. Hier, original Reihenhaustreppe aus gutem Holz. Mit den Stufen ist es wie mit allen alten Damen, eine knarzt schöner als die andere, ne? Aber nicht mehr lange, die kommt weg. Da machen wir schön Stein rein. Es roch, wie es nur dort roch, wo man herkommt. Mischung aus ein wenig Leder, ein wenig Wald und dem, was man nicht sagen kann. Du weißt schon, dieses Amselnetz, das will er über die Erdbeeren machen. Du weißt ja, wie er ist. Der Flur mit der alten Bergmannsuhr, den alten Winterstiefeln und Sandalen, den Hundeleien von gestern, den überfälligen Kalendern. Der Papa ist im Garten, den ganzen Tag, wegen der Erbsen und Möhren und wegen dem Beet. Er knüpft seit Stunden schon an seinem Netz. Und dem seufzenden Holz nach oben und unten. Und der kaputten Plastikschiebetür zur Küche und der niedrigen Decke und den grünen Fliesen, auf denen ich früher gespielt habe. Und über allem eben dieser Geruch, für den es keinen Namen gibt. Ich setzte mich in die Küche. Die alten Schränke kommen weg, die Küchenwand kommt weg. Das wird alles offen sein hier. Das Holz unter der Decke kommt weg. Wenn Sie was weghaben wollen, einfach Bescheid sagen. Falsches Kotelett und Kartoffeln mit Spiegelei. Auch Bohnen? 5 Stunden im Zug, starkes Stück. Konntest du denn wenigstens das Fenster mal aufmachen, Junge? Ich sah mich um. Die angeknabberten Leisten an der Decke. Lebenswerk mehrerer Tiere. Ich hörte unseren gelben Wellensittich in seinem Käfig schimpfen und zwitschern. Links hinten der zum Bersten gefüllte Schrank. Billiges Porzellan in allen Varianten. Rechts vorn die Schnapspinne meines Vaters, aus aller Herren Länder, und Folklore aus dem Radio. Nebenan wirtschaftete Frau Vogel, im Garten wirtschaftete mein Vater, am Herd wirtschaftete an Krücken meine Mutter. Die Fenster kommen auch weg, da kommt Doppelglas rein. Die Garage nebenan kommt weg, die eingezogene Wand zwischen Gästezimmer und Schlafzimmer kommt weg. Und auch die Platten auf der Terrasse unten, die kommen auch weg. Habt ihr wieder so lange in Hannover gestanden? Und dann ganz plötzlich schauderte mir. 2. Im Auge des Orkans. Wie weit willst du denn noch? Ich kann nicht mehr. Wo gehen wir denn überhaupt hin? Da vorne. Siehst du, da müssen wir hin. Beim Leuchtturm. Nur ein Stückchen noch. Hast du das Haus abgeschlossen? Die Luke im Bad zugemacht? Aber sicher. Hast du die Bundesschatzbriefe dabei? Und unsere Zähne? Alles in der Jacke. Meine Brille ist schon ganz verschmiert. Du schaffst das. Hast du jemals mein Gesicht angeguckt von ganz nah? Das ist ja ein einziger Acker. Mein Maul eine faulige Grube. Das muss man sich mal vorstellen. Du wachst auf und bist gewesen. 8.10 Uhr. Ein junger Bursche in Feuerwehrkluft steht da. Ich mach dem nicht auf. Zieht er weiter zu den Beckmanns? Junge öffnet. Geht Ihre Uhr falsch? Bin am Mundeim. Mein Herr? Um 9 sollen Sie erst kommen. Kaffee habe ich keinen. Mögen Sie Blasmusik? Mit der alljährlichen Spendensammlung der Freiwilligen Feuerwehr wollen wir die Anschaffung von Kesselpauken für unseren Musikzug unterstützen. Schnorr woanders. Und das neue Löschfahrzeug finanzieren. Geländegängig. Damit kommen wir auch den Sonneborn hoch, wenn Eis ist und die Höfe brennen. Droschek 2 Häuser weiter, Kappen 20er und Sperber 10. Tu deinen Quanten aus der Tür. Wart doch mal, mein lieber Scholli. Bist du alt geworden? Und kleiner? Und dünner. Verpiss dich. Aber ich seh's am Mund. Du bist der Beckmann. Wie, der Beckmann? Beckmann, alter Kriegsdienstverweigerer. Denk doch mal. Karneval, Schützenfest, Zapfenstreich, Maifeier. Du, dritte Posaune, ich Flügelhorn. Links hinter dir. Ach was. Werner Dunkel, so in voller Montur mit langen Haaren. Ich lach mich kaputt. Das gibt's nicht. Doch, das gibt's noch. Unseren Feuerwehrmusikzug auch. Wir hatten letztes Jahr 50-Jähriges. Du hast uns an der dritten Posaune gefehlt. Im ersten Jahr waren wir noch sauer auf dich, einfach spurlos verschwinden. Im zweiten Jahr haben wir uns gefragt, was los ist. Du warst so spurlos verschwunden wie deine Alten. Sag mal, hast du Zeit? Ich meine, wir hätten ja was gemacht. Erbsensuppe gebracht oder so, dir beim Haus geholfen. Aber wusste ja keiner, wo du steckst. Willst du reinkommen? Hat zwar nicht mal eine Schnitte Brot im Haus, aber noch eine Kiste Bier. Ich kenne sie schon immer, seit sie hier sind. Der Beckmann kam, weil es hier Arbeit gab. Wachmann. Ich war damals im vorletzten Jahr, frühe 70er, fragte mich... Man hat mir gesagt, ihr sucht hier Leute zum Aufpassen fürs Gelände, für die Güterwagen. Ja, sagte ich. Wir waren von Anfang an Bekannte. Nie mehr, nie weniger. Warum auch? Holte er sich die Zeitung am Bahnhof, später redete man, was man so redet. Meine Frau ist krank, sagte er später. Dann sagte er nichts mehr. Irgendwann. Komisch. Gerade in den letzten Jahren denke ich immer an die Zeit, als sein Junge noch klein war. Das Haus noch neu. Sonntags kamen sie manchmal wegen meiner Karnickelstelle. Wir tranken ein Bier, sein Junge guckte bei den Karnickeln, wir redeten, was man so redet. und dann waren sie schon wieder weg. Bestimmt jeden Monat, ein, zweimal. Das hat mir nie gefehlt, aber jetzt? Ach was, fang nicht an zu spinnen, Bräunig. Wir waren Bekannte, von Anfang an. Nie mehr, nie weniger. Warum auch? Hast du jemals geglaubt, in der Nacht aufzuwachen und neben dich zu greifen? Und nicht mehr sicher zu sein, ob da noch wer atmet? Hast du jemals deinen Kopf auf jemandes Brust gelegt, um sicher zu sein, dass er nur schläft, dass er noch da ist? Kannst du mal ganz schnell kommen? Schnell! Was ist denn los? Mein Rücken. Da. Nein, mehr links. Jetzt weiter rechts. Ja, genau da. Ja, so ist gut. Mann, hat mir der Pelz gejuckt, danke. Der Putz kommt komplett runter. Es wird alles neu isoliert. Der Boden rundherum wird aufgerissen und neu gemacht. Da kommen neue Leitungen hin. Den Rest packe ich morgen ein. Welche Koffer hast du denn genommen? Die grünen von Tante Ella? Da reißt doch immer die Schlaufe ab. Immer reißt da die Schlaufe ab. Tante Ellas Koffer. Wollen nicht mehr wegfahren. Ja, ja. Haben wir alles eingepackt? Nicht, dass wir nachher dastehen, ohne Zahnpasta. Und das am Sonntag. Nimm genug mit, aber pack die Karre ja nicht wieder so voll. Wo fahren wir nochmal hin? An die Nordsee. Kann ich da mit den Füßen rein? Die ist warm wie das Wasser aus der Leitung. Da ist mindestens 30 Jahre kein Maler mehr dran gewesen. Das wird alles komplett neu gemacht. Wusstest du, dass man den Sittichen gar keinen Spiegel in den Käfig hängen darf? Den müssen wir den Posti rausmachen. Der wird uns sonst verrückt. Der denkt, da ist noch einer. Der wird richtig böse dabei, haben sie da gesagt. Wusstest du, dass man die gar nicht alleine haben soll? Immer zwei oder mehr, haben die da gesagt. Wo ist eigentlich unser Posti? Der schon nebenan, die Olle Vogel passt drauf auf. Zählt ihre und seine Körner wahrscheinlich einzeln ab, die blöde Kuh. Komm, mach das Scheißding aus, wir qualmen noch ein und gehen ins Bett. Und am Ende wird aus dem stinknormalen Reihenhaus der totale Luxusschuppen. Wenn das alte Zeug weg ist, kommt das Glück automatisch. Mich fror plötzlich so, dass ich nach dem Essen aufsprang. Da stimmte was nicht. Mein Stuhl stürzte um. Was ist denn los, Junge? Bist du denn bekloppt? Das ist das Wohnzimmer. Sicher fragen Sie sich, ob das da vor dem Fenster echt ist. Dann machen Sie mal die Balkontür auf. Ich sofort auf den Balkon. Niemand. Hier können Sie im Sommer ungestört liegen. Mit dem Blick auf die Wälder, mit Abendsonne. Von den Firmen im Tal kriegt man gar nichts mit. Da hinten sehen Sie das kleine Funkfeuer für die Flugzeuge. Nur noch der Weihnachtsbaum aus dem letzten Jahr, braun in braun. Ich sah nach meinem Vater. Ich sah Licht in seiner Hütte. Er wirtschaftete. Ich atmete durch. Hast du jemals den Arsch so voll Tränen gehabt, dass du fast kaputt gehst? Kannst du dir vorstellen, wie das ist? 50 Jahre mit einem zusammen zu sein und auf einmal ist er wieder ein Kind. Hast du jemals 5 Nächte in Folge von dem Geräusch geträumt, das es macht, wenn einem der räudige Köter vom alten Wilhelm und das Auto läuft? Denkst du Kaffee? Hier, frisch durchgelaufen. Bist doch bescheuert nur im Hemd. Ich friere nicht mehr, danke. Irgendwie ist das gut, hier zu sitzen. Hörst du das nicht? Nee. Den Schmiedehammer. Das beruhigt bis in die Träume, wenn du welche hast. Träume von Schmiedehämmern hast du nur hier. Irgendwie ist das gut. Hörst du das denn nicht? Immer noch nicht. Die Tage rannen dahin, vergingen zäh. Tagsüber lief ich in die Stadt, kaufte Zwiebeln, Brot, Käse und zurück. Und wieder in die Stadt und wieder zurück. Wie ein an die Kette gelegter Tanzbär. Ich wählte aus dem Kopf die wenigen Nummern von denen, die ich hier noch kannte. Niemand. Dort unten schauen Sie bis ins Städtchen. Bei Sonne können Sie den goldenen Hahn auf der Christuskirche blitzen sehen. Hier war nicht mehr mein Platz. Und in den Wald brauchen Sie jeweils 2 Minuten. Nach Osten, nach Süden, nach Westen, nach Norden. Lauter Bäume. Weißt du eigentlich, wie lange wir hier schon wohnen? Über 30 Jahre. Wir hatten noch nicht mal fließend Wasser am Anfang. Die Kuhwiese war noch frei, konnte man Schlitten fahren gehen. Weißt du das noch? Da unten haben Sie eine kleine Hütte, da können Sie Gartengeräte reinstellen. Oder Hütte weg und Hühner hin. Frischere Eier macht noch nicht mal der Mertens. Die Einsamkeit der Fußgängerzonen, die Einsamkeit der Autobahnzubringer, die Einsamkeit der Vorgärten, die Einsamkeit der kleinen Stadt, deren Wände dir enger werden mit den Jahren, weil du merkst, wie alles vor die Hunde geht, vor die Wand fährt, absäuft. Wenn Sie jetzt Ihren Blick von der Ferne der Wälder lösen möchten, dann zeige ich Ihnen die Prachtetage des Hauses. Das Obergeschoss. Kommen Sie mit. An den Abenden saß ich bei meinem Vater in der Küche. Er machte meiner Mutter die Brote zum Abendessen. Sie hockte vor dem Fernseher und sah den Tierkanal. Mein Vater kam zurück, stumm, setzte sich hin, trank seine Flasche Wasser und starrte die Wand an. Ich trank mein Bier. Mein Vater und ich schwiegen, wie seit jeher. Da werden neue Dachluken eingelassen, Milchglas. Dann haben sie immer Tagessicht im Treppenhaus. Ob's regnet oder schneit, hier scheint immer die Sonne. In den Nächten konnte ich nicht schlafen. Ich hörte das Stöhnen meines Vaters nebenan, im Kampf mit diesen Dämonen in seinen Adern. Ich hörte das Schnarchen meiner Mutter, im Kampf mit den Dämonen in ihrem Schädel, mit ihrer kaputten Hirnrinde. Muss ich nicht in die Schule? Bin ich nicht viel zu spät? Das Badezimmer kriegt eine brandneue Eckbadewanne. Und weiter haben wir dann hier ein riesiges Schlafzimmer. Und überall Sonne, Sonne, Sonne. Ich lag im Kinderzimmer und blickte auf die Astronautentapete. In den Heizungen tobte der Harlekin, seit Jahren nicht mehr entlüftet. Manchmal schlief ich ein, aber dann weckten mich gleich die ersten Schläge des Schmiedehammers vom Stahlwerk her. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich einfach an. Der Preis ist, das wissen Sie ja, wie alles im Leben, bis auf den Tod, reine Verhandlungssache. Hast du mal dran gedacht, dass wir verschwinden? Uns einfach auflösen wie Brausetabletten? Habe ich mich die ganze letzte Nacht gefragt. Nicht so viel denken, Mann. Lass uns schlafen, wir müssen noch morgen so früh raus. Hast du dich jemals gefragt, für wen man das macht, diese Krummlügerei? Kannst du meine Hand nehmen? Hast du dich nicht jemals gefragt? Wie ist der Wecker gestellt? Und der andere, wenn wir den einen nicht hören? Schlaf schön, ja? Wo fahren wir morgen hin? Am letzten Tag brachte mich mein Vater zum Bahnhof in seinem alten Kadett. An die Nordsee. Hab dich lieb. Ich dich auch. Wir qualmten zusammen noch eine Zigarette. Kommst du klar? Brauchst du noch ein bisschen Moos? Reicht das auch? Ich bin klein, mein Herzchen ist rein. Der Regionalzug rumpelte ein. Darf niemand drin wohnen als Jesus allein. Als ich in den Waggon steigen wollte, streifte mein Vater mit seiner Hand kurz meine Schulter, flüchtig. Und vom Zug aus sah ich ihn winken. Amen. Wie zum letzten Mal. Und plötzlich war da was im Hals. So Trauer, so Zeug. Ich sehe den Leuchtturm nicht mehr, die Hand vor Augen nicht. Ist es neblig geworden, so eine Waschküche. Setzen wir uns hin. Mitten in den Schlick? Weißt du noch, als es auf dem Brenner so neblig war? Wir haben uns im Auto den Arsch abgefroren. Das darf man doch keinem erzählen, was? Ich will nach Hause. Ich friere so. Komm her, ich wärme dich. Siehst du da hinten? Da ist es am Schimmern, das ist der Leuchtturm. 3. Vom Fliegen. 3 Bagger, 2 Laster, 10 Leute, Riesencontainer. Junge, was für ein Theater. Noch 20 Minuten. Prost. Prost. Zu verkaufen, Reihenhaus in ruhiger Ortslage, komplett renoviert und saniert. Der Janek an der Trompete hat eine Posaune gespielt, weil wir so wenige waren eine Zeit lang. Hat er neu gelernt und geflucht. Kannte sie ja. Ist der immer noch so ein Arsch? Der war stinksauer. Du bist ja weg, ohne was zu sagen. Mussten die Aushilfen holen für 20 Mark die Stunde. 20 Mark. Dritte Posaunen gibt's nicht wie Sand am Meer, weißt du doch. Der Janek, wenn der einen im Kahn hatte, hat er dummes Zeug erzählt. Auf jeden Fall, wenn der voll war wie ein Pisspot, hat er erzählt, du hättest deine Alten weggebracht. Abholen lassen wegen dem Haus. 1 Minute bis zum Wald, 5 Minuten bis zur Stadt, 10 Minuten bis zur Autobahn. Der Arsch. Hab ihm nicht geglaubt. Ich meine, keiner hat das geglaubt, aber bist auch weg, ohne was zu sagen. Und dritte Posaunen gibt's nicht wie Sand am Meer, weißt du ja. Jedenfalls, der Janek ist erledigt. Da waren wir alle baff. Der ist nämlich mausetot. Vor einem Zug. Hat sich mit jedem angelegt. Da war er hinüber irgendwann. Frau weg, Geld weg, Kind weg. Pff. Armer Lokführer ausgerechnet vor die Bahn. Sauerei, das sage ich dir. Ich sehe denen das an. 10 habe ich schon davor springen sehen, mindestens. Also tu mir das nicht an. Guck mal, das werden immer mehr. Da stehen bestimmt schon 50 Leute. Lass sie doch stehen. Bezugsfertig ab Dezember. Anrufen und besichtigen. Noch heute. Ach, Scheiße. Das sind Hunderte. Da ist alles leer im Haus. Alles. Ich hab da mal reingeleuchtet. Da ist niemand. Niemand. Nichts. Guck dir mal an, wie ausgemergelt die sind. Arme Dinger. Fast nur grüne. Was machen wir mit den ganzen Wellensittichen? Wer ist vor allem so bekloppt und lässt das hier so? Wir klingeln den Paul aus dem Bett vom Tierheim. Aber das ist was. Was soll man machen? Willst du die alle deiner Frau mitbringen? Alles blühte schon in diesem letzten Frühjahr. Auch die Erdbeeren. Und mit einem Mal sehe ich was Schwarzes in dem Netz. Was Zappelndes. Bin sofort runter vom Balkon, ab in den Keller und raus. 21 Uhr. Die Katzen ramentern wie verrückt. Ihre Augen blitzen in der Dunkelheit. Schaut dich eine Katze lange im Dunkeln an, sterben zwei in der Nacht, sagt die alte Losung. Wieder Totenstille, was sonst? Am Beet sehe ich dann so eine Amsel, Alte. Hat sich in den Maschen verfangen mit den Flügeln und mit den Füßchen. Bestimmt mit Jungen im Nest. Habe ich die Heckenschere geholt und das Netz über den Erdbeeren zerschnitten. Darf man nicht anfassen, sonst lassen die Jungen sie nicht mehr dran wegen dem Geruch. 21.10 Uhr. Nebenan bricht ein Getöse los, als würden die Beckmanns die Bude zerlegen. Die letzten Monate mucksmäuschen still. Und jetzt das. Wenn das bis 12 nicht aufhört, rufe ich die Polizei. Hab die Sträucher drumherum weggeschnitten, die blutroten Erdbeeren zerdrückt? Die Alte rührt sich nicht. Ich rauf auf der Wasser, so schnell wie möglich, hab Wasser getan in den kleinen Napf, alles hingestellt. 22 Uhr. Ich lege mein Ohr an die Wand. Sie sehen den Tierkanal. Nach 2 Stunden hat sie was getrunken, mehr nicht. Gucke mir den Vogel genau an, von allen Seiten. Nicht eine krumme Feder. Nur ihr verdammter Schrecken. Fliegt doch endlich, blöde Pute. 22.30 Uhr. Der alte Beckmann klingelt. Bin schon im Schlafrock, rufe ich. Er hat seinen gelben Wellensittich dabei. Posti, ob ich aufpassen kann. Sie würden in Urlaub fahren. Er gibt Futter und Geld. Im Keller habe ich noch so Pappe. Damit wieder runter. Da liegt sie immer noch, die Amselalte. Hab mir die Handschuhe angezogen, damit sie nicht den Geruch abkriegt wegen ihrer Blagen. 23 Uhr. Nebenan rumpeln sie noch immer. 24 Uhr. Letzter Blick aus dem Fenster. Beckmanns haben das Licht zum Parkplatz an. Ich leg die Amsel vorsichtig auf die Pappe und teile sie hoch. Flieg. Schüttle die Pappe ein bisschen. Nichts. Flieg doch endlich, du Mistvieh. Aber nichts. Lässt nur die Flügel hängen. Da gebe ich auf. Sag mal, bist du nie weg gewesen? Also raus hier? Weiter als bis Finntrop vielleicht? So richtig weg? Letzten Sommer waren wir mit der Musik in Frankreich, im Hochsommer, Bordeaux die Ecke. Und ich war auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund 3-mal. Mit weg meine ich weg, also richtig weg. So wie du? Nee, das wäre nichts. Wir haben doch die Werkstatt am Wieden. Und an Weihnachten machen wir die Weihnachtsbäume. Restwert bis hierher 526,37 €. Drechselei mache ich allein seit letztes Jahr. So Krippenfiguren und Regale und so Zeug. Nebenbei, da kommst du nicht weg. Ich wohne jetzt im Erdgeschoss. Die beiden oben. Mein Alter hat das Knie im Arsch und meine Mutter hat Ischias. Wenn die mal nicht mehr hochkommen, dann tauschen wir. Oben ist die Luft auch noch besser. Prost. Ein Kunstdruck an der Wand, Untertitel Blick über Amrum bei Nacht. Eine alte Küchenuhr unbekannter Marke. Funktionsfähig. Schöne Uhr. Prächtige Uhr. Ein schönes Bild. Darf ich das Zeug haben? Hast du eine Ahnung, was der ganze Scheiß hier wert ist? So 5.000 dachte ich, müssten das sein. Vielleicht 10. Aber nichts. Kann nicht mal mehr pennen. Hab so diese Panik. Neulich fing das auch in meiner eigenen Bude an. Hab da so eine Wohnung am Hafen. Fenster mit Blick. Durch und durch sicher. Ich sehe sogar die Kräne bei den Schiffen. Trotzdem Panik. Unbegreifliche. So schneller Puls und so. Verstehst du das? Wenn ich mal nicht mehr bin, kannst du die Hütte hier haben. Besser als Kino, sage ich dir. Da, der 1001 aus Eisenhüttenstadt. Den fährt seit 15 Jahren derselbe Knabe, ohne eine Miene zu verziehen. Was war das denn? Düsenjäger. Die fliegen hier immer so niedrig. Machen ihre Bergmanöver hier, haben doch den Übungsplatz gebaut. Und die Windräder. Siehst du jede Nacht blinken? Ein Schlafzimmer, ein nach wie vor bezogenes Oberbett, 2 Kissen, ein Schrank voller Kleider, Motten zerfressen, auf dem Schrank mehrere Pakete Windeln für Erwachsene, eine Kommode aus dem Versandhauskatalog, 2 kleine Nachtschränkchen. Und die Stromdinger hier über den Häusern gehen ins Industriegebiet. Troschek von nebenan hat gesagt, er hört das nachts brummen. Nachtschrank 1, eine Blechdose mit Silberschmuck, marginal, eine Blechdose mit Goldschmuck, angelaufen, eine Blechdose mit Hörgeräten, funktionsfähig, eine Blechdose mit Münzen aus aller Welt. Eine Blechdose mit Fotografien in Schwarz-Weiß. Aber die Rehe sind noch da, die Rehe. Zwischen dem Kraftwerk und der Gesenkschmiede sind die jetzt. Wahnsinn. Foto 1, Mädchen mit 2 Hunden im Arm, links und rechts. Beschriftet, Frühjahr 48, Dixie und Bobby. Was wurde eigentlich gesagt über mich, über meine Eltern? Foto 2, junger Mann mit dreckigem Gesicht, in Bergmannskleidung. Beschriftet, Frühjahr 56. Vor der Zeche. Jetzt sag schon, oder ich hau dir eine aufs Maul. Dass sie weg waren, irgendwann, irgendwie. Dass du nicht mehr da warst. Dass das Haus leer stand, lange. Das schöne Haus. Foto 3. Ein frisch verheiratetes Paar. beschriftet Hochzeit 72. Weißt du von den Vögeln in seiner Bude da unten? Du weißt doch davon, oder? Jeder weiß auch davon. Muss gleich noch weiter. Sag schon. Die Spenden und so. Mit Fahne kommt das nicht so gut. Foto 4, das Reihenhaus, noch unverputzt. Vor dem Haus ein tiefer Graben. Ein Mann und seine Frau mit sehr kleinem Jungen auf dem Arm. Also wie soll ich sagen? Erzähl's. Foto 5, nur das Meer. Ganz hinten ein Leuchtturm. Sonst nichts. 3 Uhr. Der alte Beckmann hustet. Stehe auf, schaue aus dem Fenster. Er hantiert am Kofferraum. Aus dem Innern ruft die alte Beckmann. Am Ende ist dein Alter wunderlich geworden, sagt man. Am Ende hat er nicht mehr auf der Straße gegrüßt. Ist garstig gewesen, wenn ihn wer angesprochen hat. In der Bäckerei, im Tabakladen. Ist über die Felder gelaufen, hat gemurmelt. 3.30 Uhr. Er trägt sie. Huckeback. Sie husten. Jetzt trägt er Sachen nach draußen. Einen Schuhschrank, Kisten, Koffer. Wohin wollen die denn? Manchmal habe ich gedacht, sei doch froh, Alter. Sei froh, dass es war, wie es war. Will mir nicht denken, wie das aufhört. Es gibt doch tausende Arten, wie das aufhört. Gibt ja so Geschichten, wie man Blut spuckt am Ende. Der Droschek hat gesagt, wie seine Frau Blut gespuckt hat, da wusste er, jetzt ist aus. Will ich mir nicht vorstellen. 4 Uhr. Der Stapel auf dem Autodach ist 2-3 Meter hoch. Festgemacht mit Paketband. Wie lange soll ich überhaupt auf den Vogel aufpassen? Was wird aus der Post und ihren Blumen? Werfe mir den Morgenmantel über und renne raus. Am Ende haben sie ihn mal erwischt, wie er mit der Schrotflinte auf Wühlmäuse geschossen hat. Ganz am Ende. Mitten zwischen die Augen. Herr Beckmann! Herr Beckmann! Warten Sie doch mal! Ganz am Ende hat er die Zeitung im Briefkasten gelassen. Die Briefe. Hat nicht mehr geöffnet. Den Rest kennst du. 4.02 Uhr. Das Auto verschwindet in der nebligen Nacht. Ab dann ist es still. Ich sehe den alten Beckmann im eigenen Rückspiegel. Für eine Sekunde. Dann Stille. 4. Den Rest kennst du. Meine Buchse ist schon ganz nass, Mensch. Lass uns zurückgehen. Wir kriegen einen ganz nassen Arsch. Wo kommt denn das Wasser her? Das kondensiert. Du bist warm, der Nebel ist kalt. Das kondensiert. Merkst du nichts, dass Wasser kommt? Hast du einen Schirm? Hast du Hunger? Soll ich uns was angeln? Kommt die Flut, dann beißen sie gut. Ich hab die Schnüre dabei und den Haken. Und den Wurm finden wir im Bad. Ich will nichts essen. Ich klag dich. Nimm dich Huckepack. Ich gehe in die Knie. Und jetzt? Genau. Und hoch. Besser? Was siehst du? Schlick. Nur Schlick. Hast du Angst? Du musst keine Angst haben. Komm. Halt dich fest. Ich steige aus dem Zug. 6:30. Seit Jahren 6:30. Der letzte Bus ist schon fort. Die Schenke hat Ruhetag. Ich gehe zu Fuß. Ich komme in die alte Straße. Dann stehe ich vor dem Haus. Vor unserem Haus. Ich klingele. Niemand öffnet. Hier. Zieh dir den Pullover an. Und die dicke Hose. Draußen friert's. Und die Turnschuhe. Sind wir in die Schule? Ist das noch viel zu früh? Wir fahren an die Nordsee. Ach so. Haben wir denn die Badelatschen? Und komm, ich helf dir hoch. Wasch dich. Beeil dich. Dann sind wir auf der Autobahn, bevor die Verrückten alle da sind. Ich nahm meinen alten Schlüssel. Er passte kaum noch ins Schloss, ins nie geölte. Der Fernseher im Wohnzimmer auf voller Lautstärke. Auf der Treppe nahm ich 2 Stufen hintereinander. Das Knarzen geriet aus dem Takt. Wie oft bist du hier fast runtergefallen? Ich hatte mal eine Wohnung, da hat ein Schwuler gewohnt. Der war gestorben. Die Verwandten sind damit nie klargekommen mit den Männern. Im Schlafzimmer die geöffneten Kommoden, Kleidung überall. Im Bad meine Mutter, sich waschend, behängt wie ein Pfingstochse, mit 4 Armreifen an jeder Seite und 3 Ketten um den Hals und einer Uhr an jedem Arm. Und als ich die Wohnung räumen wollte, haben die nur das eingepackte Klopapier mitgenommen, mehr nicht. Den Rest sollte ich behalten. Hast du mich erschreckt, Junge? Hatte ganz vergessen, dass du da bist. Was machst du denn da? Ich geh ins Bett, siehst du doch. Jetzt? Wo ist Papa? Der macht das Netz für die Erdbeeren gegen die Vögel in seiner Bude, hat er gesagt. Ich hatte mal ein Haus mit Leuten, die waren piekfein, nur mit Anzug und Kleid und so. Und als sie mir ihre Sachen zeigten, sah man die Wahrheit. Alles billig. Papa? Papa? Und trotzdem auf Pump gekauft. Sie wollten wissen, was ich ihnen zahlen kann. Wenig, sehr wenig. Sie hatten sich wer weiß was versprochen. Ich sagte ihnen die Wahrheit. In seiner Hütte war es hell. Die Katzenaugen funkelten in die Nacht. Lichterblitze der kaputten Außenbeleuchtung. Seine Hütte. Ich riss die Tür auf und... Sie sagten, Sie würden jeden Preis akzeptieren, wenn ich bloß niemandem sagen würde, wie es bei Ihnen war. Nur Ihre Schulden bei mir sollte ich vom Gewinn abziehen. Und den Rest sollte ich behalten. Hast du unsere Bundesschatzbriefe? Und die dritten Zähne? Schon in der Jacke. Nun bummel da mal nicht so rum. Mach und zieh dir die Schuhe an. Ist ja gut, ist ja gut. Du machst was? Züchten. Wellensittiche. Das sehe ich. Da oben wird man ja bekloppt. Guck, das sind die Standards aus Australien. Die sind größer als die normalen. Ich verkaufe die so mal hier, mal da, schöne Dinger, oder? Der Fernseher ist an. Mama will um 7 ins Bett. Das Haus sieht aus wie ein Saustall. Ich geb dir gleich Saustall, du bist ja bekloppt. Kannst abhauen, wenn du mir was erzählen willst. Papa. Hättest gar nicht kommen brauchen. Brauchst du nicht mehr hinkommen, du Arsch. Dein Zimmer mach ich leer. Du ein dummes Zeug, Saustall. Mensch, Papa, mach du das mal jeden Tag mit ihr, du fauler Hund. Ich mein doch... Hau ja ab hier. Mach die Tür zu. Von außen. Ich hatte auch mal ein Haus, das war komplett leer. Und alles war sauber. Der Besitzer hatte jahrelang auf dem blanken Boden geschlafen. Hier war nicht mein Platz. Seit seine Frau früh gegangen war, sagte er, hätte er keine Lust mehr gehabt. Hatte alles verkauft. Das Haus ging vor die Hunde. Und statt sich zu wehren, zu rudern, zu kämpfen, ging meine Mutter ins Bett und mein Vater züchtete Wellensittiche. Frau Vogel! Verdammt, Frau Vogel, machen Sie die Tür auf! Was ist denn hier los? Es ist so ungerecht, sagte er. Man hat mir 90% von meinem Leben genommen. Und den Rest sollte ich behalten. Ich ging ins Wohnzimmer und riss die Schränke auf. Ein Ordner mit alten Geburtsurkunden, eine Mappe mit Kontoauszügen, alle im Soll, ein Blankheft mit eingeklebten Witzen aus Illustrierten. Ich türmte alles, was ich in die Finger bekam, zu einem großen Haufen. Ich suchte. Irgendwo musste doch der Grund sein. Irgendwo musste doch der Anfang sein. Was ist das denn für das? Nicht. Habt ihr doch gesagt, es ist viel zu voll, Mann. Bei Ascheberg stehen wir da. Halt die Klappe! Das Meer habe ich gar nicht gedacht, dass wir noch ans Meer fahren. Irgendwann wieder so mit Möwen und dem Leuchtturm. Und den Irrlichtern da auf den Inseln, wenn die Sonne gerade weg ist. Und den Schafen auf dem Deich und den Ziegenböcken. Und den Hühnern vor dem Haus und diesem Fasan. Wenn es ihn noch gibt, diesem Fasan auf dem Feld. Und dem Wetterleuchten vom Fenster aus und dem Watt und den Krebsen und allem. So was. Nicht zu machen, verdammte Scheiße. Das sind bestimmt die Koffer von Tante Ella. Ich hatte die Panik auch mal, so vor 50 Jahren. Da ist einer vor den Zug gegangen, mein bester Freund. Wegen irgendeinem Scheiß, so ein Dreck. Ein Schmuckkästchen, verziert mit Muschelteilen. Ein Leuchtturm, zusammengesetzt aus Muschelteilen. Ein Fisch aus Muschelteilen. Du musst das loswerden. Du musst dir sagen, das ist der Lauf der Dinge. Und die Dinge sind nun mal von Natur aus ein Dreck. Ich ging zurück in mein Kinderzimmer. Weltraumtapete, Kinderbettwäsche. Öffnete das Fenster. Ein Glasdöschen mit bunten Rosenblüten, verwelkt, ein Holzfisch, eine Stützstrumpfhose, in einer Vitrine 87 Motivtassen. Sah die helle, leuchtete Hütte meines Vaters und dachte an die Wellensittiche. Ich dachte... Eine Kiste mit Patronen, ein Waffenschein, eine Angelrute für Kinder. Wenn du dem Trauerspiel ein Ende machen willst, dann jetzt. Ein Ordner, Aufschrift, Schule und Versicherungen. Eine Kerze mit stilisierten Blüten. Eine Fernbedienung, ein Teller mit Bären... Ein Teller mit Schloss Buckingham. Schreib es alles auf und schmeiß es ins Meer. Und dann geh in deine Bude am Hafen und fang an, Schiffe zu malen. Von mir aus. Am Boden ein Papierkorb, darin die Folie eines Schokoriegels, vor Jahren verzehrt. Ich lauschte in die Stille. Lange. Die Rabatten im Garten, das Ramentern der Katzen, ihre Augen. Ich setzte mich an das Bett meiner Mutter und weinte. Was hast du denn, mein Junge? Hast schlecht geträumt. Mama, gut. Ich will wissen. Als ich ein Kind war, hat man ja auch so viel Angst gehabt. Und in einer Nacht bin ich zu unserem Wellensittich geschlichen. Der konnte nämlich sprechen. Und wenn ich Bange hatte, habe ich mit ihm gesprochen. Haben wir weggegeben am Ende. Zum Tierarzt. Dann stand ich vor dem Haus, mitten in der Nacht. Von den Schrebergärten her umflog mich der Geruch der auskühlenden Kohleöfen. Irgendwann, da er wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit auf Erden blieb, kam er eines Abends ganz nah an mein Ohr heran und sprach, das Meer will ich sehen. Das Meer sehen und sterben. Ich zog meinen zu großen Wollmantel an, nahm meine zwei Koffer und ging zu Fuß zum Bahnhof. Kein Blick zurück. Hier war nicht mein Platz. Den Rest kennst du. Na also, steckst du mir eine an? Wo fahren wir eigentlich jetzt hin? Weißt du doch, zur Nordsee. Ach ja, zur Nordsee. 5. Im Käfig. 8.45 Uhr. Da sind auch so große Dinger. So Bulldozer. Spenden tue ich nichts. Hab nichts da. Nichts für ungut. Droschek gab auch nichts und Sperber einen Euro und eine Tafel Schokolade, wie jedes Jahr. 8.55 Uhr. Die Arbeiter steigen aus. Wenn die mir meinen Hibiskus kaputt machen. Sie klingeln bei Beckmanns. Komm doch mal in die Drechslei irgendwann. Hast du sie eigentlich gesehen? Mit eigenen Augen? Nein, also ja. Habt ihr sie verschenkt? War doch sicher kein Problem, die paar Dinger. Es war alles voll, überall Wellensittiche. Die ganze Hütte ein Wellensittichkäfig. 550, dicht an dicht. Wir von der Feuerwehr haben welche nach Herscheid gebracht, auf den Marktplatz. Da wurden sie verschenkt, irre. In einer Stunde kommt der nächste Hagener. Nimm deinen Käfig und steig da ein. 9 Uhr. Beckmann verlässt das Haus. Mit Bierflasche in der Hand. Ist ja ungehörig. Wir werden bekloppt geboren, manche bleiben es. Hier, nimm dir noch ein Bier mit für den Weg. Wenn du irgendwann wieder die dritte Posaune sein willst, naja, der Yannick ist ja, also meld dich, wenn du in der Stadt bist. Achso, und was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, wirklich nicht, wo sie sind, aber ich bin mir sicher, wo es gut ist. Da sind sie. Weiß nicht wo, aber wo es gut ist. Die Flut! Das ist die Flut! Mir geht's bis zum Knien, Mensch. Ach was, das regnet nur. Weißt du noch? Damals, 89 im Schwarzwald. Hat's da auch so geregnet? Nein, aber schön war es da. Morgen, Herr Beckmann. Alles klar? Jetzt nehmen wir uns die Bude mal vor. Ne? Morgen wollen schon die Ersten zur Besichtigung kommen. Brauchen Sie mich hier? Gehen Sie ruhig, wie besprochen. Machen Sie sich keinen Kopf. Ich rufe an, wenn die Kohle da ist. Ich ging, ohne einen Blick zurück, vorbei an den Bulldozern, vorbei an den gut bezahlten Wegwerfern, an allen vorbei. Warten Sie mal. Frau Vogel, ich wusste ja gar nicht, dass Sie da sind. Ich hätte so... Entschuldigung, aber ich muss sofort wieder rein. Wissen Sie, ich erwarte Besuch. Wo gehen Sie eigentlich hin jetzt, wo alles weg ist? Ist Ihnen nicht kalt? Sie frieren doch sicher. Wenn Sie alles schon wissen, was wollen Sie denn jetzt noch von mir? Also der Wellensittich, der Posti, der ist ja leider weg, aber sein Käfig. Ja? Ach, ich schmeiß ihn weg. Gehen Sie nur. Der gehört uns? Wirklich? Ach, lassen Sie nur. Ja, wenn das so ist, geben Sie ihn her. Danke. Wiedersehen, Frau Vogel. Ja, also Wiedersehen, Herr Beckmann. Ich verlasse mit meinem Vogelkäfig in der Hand die Straße meiner Kindheit. Die Hunde in der Nachbarschaft schlagen an, es regnet, ich schaue nicht zurück. Ich gehe den langen Weg zum Bahnhof, der Linienbus fährt an mir vorbei. Niemand ruft nach mir. Ich setze mich auf eine Bank am Bahnhof und sehe nur noch den Zügen nach. Und dann kommst du, Bräunig. Schöner Vogelkäfig. Willst du ihn haben? Ich schenke ihn dir. Warte kurz. Jetzt fährt der 111 aus Ostrava durch. Der bringt den Draht aus der Tschechei. Ein loses Blatt in einem Rahmen, provisorisch an die Wand genagelt. Aufschrift: Der Herr stützt alle, die da fallen, und richtet alle Gebeugten auf. Psalm 145, Vers 14. Und gibt es hier eigentlich noch Wellensittiche? In der Stadt vielleicht? Bei Grollmann. Die haben ganz bestimmt welche, Junge. Grollmann. Haben die über Mittag auf? Ich muss dir ein Geheimnis verraten. Dann verrat. Ich hatte Vögel zum Schluss. Überall Vögel, den ganzen Stall unten. Alles voller Vögel, alles voll. Und du mittendrin. Schön. Dann hattest du schön. Ach, wir hatten es schön. Ist dir kalt? Das Wasser ist warm. Wie du es gesagt hast. Pass auf. Die Wellen. Meinst du, wir können ein Stückchen schwimmen? Schaffst du das? Im Wasser merke ich doch nichts von meinem Bein. Bis da vorne. Da. Wo das Leuchten ist vom Leuchtturm. Fertig? Los. Bevor alles weg ist, von Martin Becker. Mit Arndt Schwering-Sohnrei als Beckmann, Angelika Domröse als Helga, Jürgen Schornagel als Walter, Michael Wittenborn als Auflöser, Marc-Oliver Bögel als Werner Dunkel, Horst Sachtleben als Bräunig, Hanna Seifert als Frau Vogel sowie Markus Scheumann und Paul Fasnacht als Feuerwehrmänner. Technische Realisation: Benno Müller vom Hofe und Peter Hamacher. Komposition: Hamann. Regieassistenz: Adrian Weber. Regie: Thomas Wolferts. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008.